sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im Dezember 2021 beginnen wir mit einem Artikel zur Festung Europa und der Abschaffung des Asyls an der Grenze zu Belarus. Danach Neues von der Atomenergie und abschließend kommen wir zum Impfen. Unser erster Artikel ist von der Homepage von ProAsyl aus der Spalte News, zu finden online unter proasyl.de vom 2. Dezember. Sonderasylrecht für osteuropäische Grenzstaaten. Mit einem Sonderasylrecht für die Grenzstaaten zu Belarus will die Kommission unter anderem Grenzverfahren massiv ausweiten. Anstatt gegen Pushbacks an der Grenze vorzugehen, kommt die Kommission den Staaten also stark entgegen. Doch die Beschwichtigungstaktik schlägt fehl. Polen lehnt den Vorschlag ab und will das Asylrecht vollständig aussetzen. Menschen, die in Wäldern in Eiseskälte ausharren und nicht versorgt werden, Zugangsverbote für Presse und humanitäre Organisationen und gewaltsame Pushbacks, das ist schon den ganzen Herbst über die bittere Realität an den europäisch-belarussischen Grenzen. Europäische Werte und Menschenrechte, Fehlanzeige an vielen Außengrenzen, doch die Offenheit, mit der diese Rechtsbrüche insbesondere von der polnischen Regierung vertreten werden, hat eine neue Qualität. Gerechtfertigt wird dies, indem schutzsuchende Menschen als hybride Bedrohung geframed werden. Eine entmenschlichende Sprache, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union bereits übernahm. Anstatt wie früher zum Beispiel mit Vertragsverletzungsverfahren gegen die ungarischen Transitzonen europäisches Recht zu verteidigen, geht die Kommission mit ihrem am 1. Dezember vorgestellten Vorschlag weitgehend vor der polnischen Regierung in die Knie. Mit ihrem Vorschlag will die Europäische Kommission den Grenzstaaten zu Belarus, Polen, Lettland und Litauen eine massive Verschärfung des Asylrechts erlauben. Konkret schlägt die Kommission vor: De facto Aussetzung des Asylrechts für 4 Wochen. Das EU-Recht sieht vor, dass Asylanträge bei einer hohen Zahl von AntragstellerInnen spätestens innerhalb von 10 Tagen registriert werden sollen. Dies soll für die Grenzstaaten zu Belarus auf 4 Wochen ausgeweitet werden. Griechenland inhaftierte während eines solchen europarechtswidrigen Regierungsstopps im März 2020 viele Asylsuchende willkürlich unter schlimmen Bedingungen. Es stellt sich auch die Frage, wie Asylsuchende ohne Registrierung vor Pushbacks geschützt sein sollen. Massive Ausweitung von Grenzverfahren. Grenzverfahren sollen auf alle Asylsuchende angewendet werden können und anstatt 4 Wochen bis zu 4 Monate dauern können. Die Kommission geht davon aus, dass die Personen in der Zeit noch als nicht eingereist gelten müssen. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass die Betroffenen in geschlossenen Zentren bleiben müssten, um eine solche Nicht-Einreise tatsächlich durchzusetzen. Wenn die Phase der Nichtregistrierung noch dazugerechnet wird, dann geht es letztlich um bis zu 20 Wochen, in denen schutzsuchende Menschen voraussichtlich an den Grenzen festgesetzt werden. Absenkung von Unterbringungsstandards. Bei der Unterbringung von Asylsuchenden sollen die drei Mitgliedstaaten nicht mehr die Standards der EU-Aufnahmerichtlinie einhalten, sondern müssen quasi nur das Überleben der Person sicherstellen. Vereinfachte Abschiebung von der Grenze. Auch beim Thema Abschiebung sollen Polen, Litauen und Lettland sich nicht an geltendes Recht, die EU-Rückführungsrichtlinie, halten müssen, sondern können hiervon abweichen. Registrierungspunkte. Die drei Mitgliedstaaten sollen Orte bestimmen, zum Beispiel konkrete Grenzübergänge, in denen schutzsuchende Menschen ihren Asylantrag stellen können und wo dieser registriert wird. Das wäre zwar wünschenswert, es ist aber angesichts der Politik der polnischen Regierung nicht zu erwarten, dass dies in der Praxis tatsächlich passiert. Denn mit Konsequenzen aus Brüssel muss Warschau offensichtlich nicht rechnen. Diese Sonderregeln sollen für alle Asylsuchenden gelten, die über die Grenze von Belarus in eins der drei Länder kommen oder gekommen sind. Das Sonderrecht soll zunächst für 6 Monate gelten, wobei die Kommission bereits darauf hinweist, dass es auch zu einer Verlängerung kommen könnte. Die Kommission begründet ihren Vorschlag damit, dass die Mitgliedstaaten mit der Umsetzung des gültigen Rechts in der aktuellen Situation überfordert wären. Dabei hat insbesondere Polen überhaupt nicht versucht, geltendes Recht bezüglich Asylverfahren und Unterbringungsstandards anzuwenden. Die polnische Regierung hat sich direkt darüber hinweggesetzt und lässt ihre GrenzbeamtInnen illegal und oft auch gewalttätig Menschen über die Grenze zurückschieben. Damit läuft die Argumentation der Kommission, bessere Verfahren und angemessene Unterbringung seien aktuell nicht möglich, ins Leere. Denn Polen und Lettland haben bislang noch nicht einmal zur Verfügung stehende europäische Unterstützung, wie zum Beispiel Zelte, Betten und Heizsysteme, wie sie an Litauen gegangen sind, angenommen. In einem Verfahren gegen Ungarn vor dem Gerichtshof der Europäischen Union zu den Transitzonen hatte die Kommission 2020 zu Recht noch festgehalten, überdies sei der Fall, dass eine große Zahl von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gleichzeitig internationalen Schutz beantrage, vom Unionsgesetzgeber berücksichtigt worden. Nur ein Jahr später verteidigt die Kommission bestehendes Recht nicht mehr, sondern beteiligt sich selbst an der Erosion des Flüchtlingsschutzes und der Rechtsstandards in der EU. Schon das ist ein Gewinn von Rechtspopulisten in Europa. Aktuell zwingen polnische GrenzschützerInnen die meisten Frauen, Männer und Kinder immer wieder über die Grenze zurück nach Belarus und ignorieren die Versuche der Menschen, Asylanträge zu stellen. In den wenigen Fällen, in denen ein Asylantrag tatsächlich registriert wird, werden die Asylsuchenden in de facto Haftzentren gebracht. Nach europäischem Recht muss an offiziellen Grenzübergängen ein Asylantrag gestellt werden können und die Person darf nicht ohne individuelle Prüfung ihres Asylantrags in ein anderes Land abgeschoben werden. Nur durch dieses Verbot von Pushbacks, das sogenannte Non-Refoulement-Gebot, das sich aus Menschenrechtsverträgen wie der Europäischen Menschenrechtskonvention ergibt, kann sichergestellt werden, dass Menschen nicht in Länder gebracht werden, in denen sie gefoltert oder wegen ihrer politischen Haltung, Religion oder sexuellen Orientierung verfolgt werden. Auch die EU-Grundrechtecharta verbietet explizit Kollektivausweisung, also Abschiebung ohne individuelle Prüfung. Die krasse Missachtung europäischen Rechts an der polnisch-belarussischen Grenze wurde bislang von der Kommission nur mit Schweigen quittiert. Kritik richtet sich stets an den belarussischen Diktator Lukaschenko, nicht an das EU-Mitgliedland Polen. In ihrem Vorschlag betont die Kommission mehrfach das Non-Refoulement-Gebot und zielt vermutlich auch mit der Benennung von Registrierungspunkten auf ein Ende der Pushbacks ab. Doch ist eine solche Kehrtwende nicht zu erwarten. Polen dürfte sich durch die Vorschläge der Kommission vielmehr darin bestärkt sehen, mit seiner offensichtlichen Missachtung von Europarecht durchzukommen. Die Kommission will das temporäre Sonderasylrecht auf eine Grundlage stützen, die bislang nur einmal 2015 mit einer gänzlich anderen Zielrichtung genutzt wurde. Der Artikel 78 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht im Absatz 3 vor: Befinden sich ein oder mehrere Mitgliedstaaten aufgrund eines plötzlichen Zustroms von Drittstaatsangehörigen in einer Notlage, so kann der Rat auf Vorschlag der Kommission vorläufige Maßnahmen zugunsten der betreffenden Mitgliedstaaten erlassen. Er beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments. Diese Notfallkompetenz ermöglicht also Maßnahmen außerhalb des regulären europäischen Gesetzgebungsverfahrens, wie es aktuell im Rahmen des New Pact on Migration and Asylum erfolgt. Im Jahr 2015 wurde aufgrund der hohen Zahl der Ankünfte von schutzsuchenden Menschen in Griechenland und Italien per Ratsbeschluss auf Basis dieser Norm die Umverteilung von Asylsuchenden aus den beiden Ländern beschlossen. Dies war eine Abweichung von den regulären Zuständigkeitsregeln nach der Dublin-III-Verordnung. Während 2015 mit der Ratsentscheidung also Solidarität mit den betroffenen Mitgliedstaaten in einer tatsächlichen Ausnahmesituation gezeigt wurde, und letztlich auch im Sinne vieler Asylsuchender war, ist von solch praktischer Solidarität im jetzigen Vorschlag der Kommission nicht zu sehen. Auch ist schon allein die Ausgangslage 2015 mit der 2021 schlicht nicht vergleichbar. Suchten 2015 fast 1 Million Menschen in Europa Schutz vor Krieg und Verfolgung, geht es aktuell um wenige tausend Menschen. Eine leicht zu bewältigende Situation, wenn der politische Wille da wäre. Es ist eine hausgemachte Krise, die nun als Vorwand für die Aushöhlung des Asylrechts genutzt wird. Es ist bezeichnend, dass sich Griechenland im März 2020 bezüglich der Aussetzung des Asylrechts durch die 4-wöchige Nichtregistrierung von Asylanträgen auf den gleichen Artikel berufen wollte. Doch damals wurde das europarechtswidrige Vorgehen zumindest von der Kommission nicht rechtlich unterstützt, wenn auch nie öffentlich kritisiert. Die Kommission will das Sonderasylrecht also durch einen Ratsbeschluss herbeiführen. Das Europäische Parlament ist damit außen vor und muss lediglich angehört werden. Besonders brisant, im Europäischen Parlament wird aktuell der New Pact on Migration and Asylum verhandelt und somit auch ganz ähnliche Regelungen im Vorschlag für eine Krisenverordnung. Zu dieser hat der zuständige Berichterstatter nur einen Tag vorher, am 30. November 2021, seinen Bericht im zuständigen Ausschuss im Parlament vorgestellt und genau die problematischen Maßnahmen gestrichen, die die EU jetzt am Parlament vorbei temporär einführen will. Entsprechend empört äußern sich viele ParlamentarierInnen zu dem Vorstoß der Kommission, der vielfach als unverhältnismäßig kritisiert wird. Doch noch ist unklar, wie es im Rat mit dem Vorschlag weitergeht. Denn Polen hat bereits signalisiert, dass sie mit dem Vorschlag nicht zufrieden sind. Die Asylverfahren sollen laut dem polnischen Botschafter komplett ausgesetzt werden. Der nächste Rat für Inneres und Justiz ist am 9. Dezember 2021, wobei noch nicht feststeht, ob der Vorschlag auf der Tagesordnung steht. Vermutlich noch vor dem Ratstreffen will die Kommission zudem ihre Reform für den Schengener Grenzkodex vorstellen, wo sich zeigen wird, wie ernst es die Kommission mit dem Non-Refoulement-Gebot tatsächlich meint oder ob sie auch hier nachgeben und gefährliche Ausnahmen schaffen wird. Das wird die Schicksalsfrage für den europäischen Flüchtlingsschutz sein. Je nach genauem Zeitplan der deutschen Regierungsbildung könnte dies der erste Termin für einen neuen Innenminister oder eine neue Innenministerin werden. Im Koalitionsvertrag steht: Wir wollen die illegalen Zurückweisungen und das Leid an den Außengrenzen beenden. Die Abstimmung über den Vorschlag der Kommission wird ein erster Stresstest sein, wie ernsthaft sie für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in Europa eintritt. Von der Abschottung des Asylrechts und dem ersten, wie es Pro-Asyl nennt, Stresstest für die neue sogenannte Ampelregierung in der BRD am heutigen 9. Dezember bei der EU-Sitzung des Rat für Inneres und Justiz, wo wir dann wissen werden, was von dieser Regierung beim Asylrecht zu erwarten ist oder eben nicht, kommen wir zur Atomenergie und einem Artikel aus der Konkret der linken Zeitschrift aus Hamburg, die seit 1957 erscheint. Nuclear Summer. In der Diskussion über die sogenannte Energiewende erlebt die angeblich grüne Atomkraft ein Revival. Manchmal komme ich mir vor wie Bill Murphy im Film und täglich grüßt das Murmeltier. Alles fängt immer wieder von vorne an. Angesichts der dramatischen Nachrichten über den Zustand des Weltklimas übertreffen sich sogenannte Expertinnen und Experten mit Vorschlägen, wie uns die Atomkraft aus der Klimakrise retten könne. Seien es die Small Module Reactors, billig und sicher, Sie fressen angeblich sogar ihren eigenen Atommüll. Oder die Druckwasserreaktoren der dritten Generation, EPR, die in Frankreich, Finnland und China als Zukunft der Atomkraft gepriesen werden. Tatsächlich sind sie nicht einmal gegen Flugzeugabstürze abgesichert. Egal unter welchem Label, egal mit welchen neuen vergifteten Versprechen angepriesen, es bleibt dabei. Atomkraft ist gefährlich, dreckig, teuer, langsam und es gibt sie nur zusammen mit Menschenrechtsverletzungen. Erwähnt seien hier etwa der Uranabbau in vorwiegend indigenen Landstrichen und das Lagern von deutschem Atommüll als Wertstoff deklariert unter freiem Himmel in zahlreichen russischen Provinzen. In der BRD ist die sogenannte Endlagersuche für hochradioaktiven Atommüll direkt an den parteipolitisch breit getragenen Konsens zum Abschalten aller AKWs bis 2022 gekoppelt. Bis dahin soll Schluss sein mit der Erzeugung von Atomkraft und Atommüll aus AKW. Und doch gibt es immer wieder Vorstöße, die Atomkraft als umweltfreundliche Technologie darzustellen. Armin Grunwald, der Co-Vorsitzende des Nationalen Begleitgremiums NBG, hat etwa entgegen den Standpunkten des NBG behauptet, eine Laufzeitverlängerung von AKW könne in einigen Ländern sinnvoll sein. Er äußert sich auch zur sogenannten Taxonomie, einem an die EU-Klimaziele geknüpften Klassifikationssystem, mit dem die EU Kapital in ökologisch nachhaltige Branchen lenken will. Atomkraft sei, fabuliert Grünwald, eine saubere Brückentechnologie. Auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von der CDU halte Atomkraft und Gas für wichtige Träger einer nachhaltigen Energiegewinnung und will sie in der neuen EU-Taxonomie verankert sehen. Wer aber Laufzeitverlängerungen oder einer atomfreundlichen Taxonomie das Wort redet, schadet aktiv dem Klimaschutz. Denn jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Entweder steckt man ihn in überkommene Technologien mit allen bekannten Nachteilen und Risiken oder in die echten erneuerbaren Energien, die zwar auch Probleme mit sich bringen, aber der einzige Weg aus der Klimakatastrophe sind. Von fossilen Energieträgern, zu denen das Uran zählt, muss sich die Menschheit verabschieden. Auch danach bleiben noch genügend Herausforderungen. Fehlende Speicherkapazitäten, nicht recycelbare Windkraftkomponenten und die Rohstoffgewinnung. Soll das 1,5 Grad Klimaziel von Paris eingehalten werden, und das muss sein, sonst drohen weltweit ungeahnte Katastrophen, dann ist ein klares Bekenntnis gegen Atomkraft notwendig. Das gewichtigste Argument gegen die Atomkraft ist ihre von Beginn an unzertrennbare Symbiose mit der militärischen Nutzung der Spaltmaterialien. So erklärt sich auch ein Irrsinnsprojekt wie der Bau des neuen Atomkraftwerkes Hinkley Point in Großbritannien, das 27 Milliarden Euro kosten und nicht vor Sommer 2026 fertiggestellt sein wird. Boris Johnson möchte seine U-Boote mit neuen Nuklearsprengköpfen ausstatten und das britische Atomwaffenarsenal aufrechterhalten, es sogar noch erweitern, trotz des bestehenden Atomwaffensperrvertrags. Eine rein zu militärischen Zwecken betriebene Atomwirtschaft wäre aber nicht finanzierbar. Es braucht als Unterbau die früher mal als friedlich deklarierte Spaltung der Energieerzeugung zur Subvention des militärischen Arms. Ist der deutsche Atomausstieg glaubwürdig? Und wird er auch konsequent umgesetzt? Was ist mit der Urananreicherungsanlage in Gronau und der Brennelementefabrik in Lingen? Sie sind von Atomausstieg ausgeklammert, die Betriebspläne unbefristet und die Produktion für den weltweiten Atomkraftmarkt läuft wie geschmiert. Die richtige Forderung lautet daher, auch diese beiden Atomanlagen sofort stillzulegen. Eine rechtssichere Schließung ist möglich, das beweisen von Atomkraftgegnern und Gegnerinnen in Auftrag gegebene Gutachten. Die noch amtierende Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich zum 10. Jahrestag des Supergaus in Fukushima mit einem 12-Punkte-Plan für die Vollendung des Atomausstieges ausgesprochen. Punkt 1. Atomfabriken in Lingen und Gronau schließen. Der deutsche Atomausstieg, sagt Schulze, ist nicht mit der Produktion von Brennstoff und Brennelementen vereinbar. Spätestens in der nächsten Legislaturperiode müsse Schluss sein mit den beiden Anlagen. Ob diese Haltung glaubwürdig ist, könnte eine auf der 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow veröffentlichte Erklärung zeigen. Mehr als 20 Länder und Institutionen verpflichteten sich darin zur Beendigung der direkten internationalen Finanzierung von Kohle, Öl und Gas. bis Ende 2022. Darunter sind Kanada, die Vereinigten Staaten, Mali und Costa Rica. Bei einer effektiven Umsetzung könnte diese Initiative mehr als 18 Milliarden US-Dollar an Subventionen für fossile Brennstoffe in saubere Energie umlenken. An der Initiative nicht beteiligt sind Japan, 10,9 Milliarden US-Dollar staatliche Unterstützung für fossile Brennstoffe pro Jahr, Korea 10,6 Milliarden und China 7,6 Milliarden, die größten Anbieter internationaler Finanzierung für fossile Brennstoffe in der G20 sind und zusammen 46% dieser Subventionen stellen. Auch Deutschland 2,8 Milliarden US-Dollar pro Jahr und Spanien 1,9 Milliarden, zwei der größten Geldgeber für fossile Brennstoffe in der Europäischen Union, fehlen. Soll die Energiewende hin zu 100% erneuerbaren Energien vollzogen werden, dann müsste auch an den positiven Beschlüssen der Parteien zur russischen Gaspipeline Nord Stream 2 gerüttelt werden. Eine Ampelkoalition lässt hier nichts Gutes hoffen. Nord Stream 2 zustimmen und in Betrieb nehmen heißt, in Russland, wo das Gas gefördert wird, die Umwelt zerstören, um sich in deutschen Stuben den kalten Hintern zu wärmen. Einer emanzipatorischen, ökologischen Bewegung geht es nicht allein um die Stilllegung aller Atomanlagen, sondern vor allem um ein menschenwürdiges Leben für alle. Es ist Zeit zu handeln. Artikel von dem Internetportal für Netzkultur Telepolis vom 6. Dezember bleiben wir beim Thema Atomenergie. Frankreich. Atomaufsicht schweigt zu Konstruktionsfehlern. In China sind zwei Atomreaktoren der dritten AKW-Generation in Betrieb gegangen. Doch nun wurde über Whistleblower eine Erklärung für den Gasaustritt in Taishan geliefert. Eine neue Episode in der Saga der verfluchten dritten Generation von Druckwasserreaktoren EPR, schrieb die französische Tageszeitung Libération zu den Vorgängen im südchinesischen Taishan. Das dortige Atomkraftwerk wird vom staatlich dominierten französischen Energiekonzern Electric de France, EDF, und der chinesischen Gruppe China General Nuclear Power Group, also Joint Venture, betrieben. Die Probleme in Taishan könnten den definitiven Todesstoß für den sogenannten European Pressure Size Reactor, also EPR, bedeuten, mit dem Frankreich die Renaissance der Atomkraft einläuten wollte. Das ist inzwischen fast 20 Jahre her und in Europa konnte kein einziger der angeblich sicheren Atommeiler ans Netz gebracht werden. Von den verfluchten EPR-Baustellen in französischen Flamanville und Olkiluoto vor der Westküste Finnlands hat Telepolis immer wieder berichtet. Seit 2005 werkelt man in Finnland und seit 2006 in Flamanville am EPR herum. Libération stellt dazu sogar fast verniedlichend fest, dass sich an beiden Projekten die Verzögerungen häufen. Olkiluoto sollte schon 2009 ans Netz gehen, Flamanville 2012. Libération stellt fest, dass es nun am einzigen Standort der Welt, an dem die Inbetriebnahme gelungen ist, im chinesischen Taishan, die neue Technologie nur mit Pannen funktioniert. Tatsächlich kam es mindestens in einem der beiden Meiler schon im vergangenen Juni zu einem rätselhaften Gasaustritt, wobei natürlich in Peking ein Anstieg der Radioaktivität dementiert wurde. Die EDF-Tochter Framatome warnte allerdings vor einer unmittelbaren radiologischen Bedrohung. Tatsächlich wurde Taishan 1 schließlich Ende Juli abgeschaltet, denn es war zu Beschädigungen an Brennelementen gekommen. Mit dem Hinweis auf Whistleblower aus der Atomindustrie lieferte nun die Kommission für unabhängige Forschung und Informationen über Radioaktivität, kurz CRIRAT, Erklärungen und führte die Probleme auf Konstruktionsfehler am Reaktordruckbehälter zurück, die zum frühzeitigen Verschleiß führen und die Sicherheit der Reaktoren in Frage stellen würde. Bruno Chatillon von CRIAT erklärt, dass es zu schweren Fehlfunktionen und zu abnormalen Vibrationen kommt. Diese Vibrationen sind bereits bei der Inbetriebnahme von Taishan 1 im Jahr 2018 festgestellt worden. Die schlechte Verteilung des Primärkühlmittels im Tank führt zu den starken Vibrationen der Brennelemente. Die hätten die Hüllrohre der Brennstäbe beschädigt, was zum Austritt von radioaktiven Gasen geführt habe. Lecks hätten die Kraftwerksbetreiber schon im Oktober 2020 festgestellt, die sich in den Monaten danach immer weiter verschlimmert hätten. Modellversuche bei Framatome im französischen Le Corset, woher auch der bekanntlich schadhafte Reaktorbehälter stammt, der in Fromerville verbaut wurde, seien bereits 2007-2008 durchgeführt worden. Dass es in der früheren Areva-Schmiede in Forges-Roseau wahrlich nicht mit den besten Dingen zugegangen ist, ist längst bekannt. In der Schmiede waren Sicherheitszertifikate für Bauteile gefälscht worden. CRIRAT stellt nun die Frage, inwieweit die großen Probleme in Taishan, auch die Baustellen in Flamerville, Olkiluoto oder auch bei den EPR-Neubauten im britischen Hinkley Point und hat von Atomsicherheitsbehörde ASN Aufklärung gefordert, zumal der praktisch staatliche französische Energieriese EDF zu 30% am chinesischen Atomkraftwerk beteiligt ist. Gefragt wird auch, welche Veränderungen unternommen wurden, nachdem die Probleme am Hydrauliksystem schon vor 14 Jahren festgestellt wurden. Da ohnehin auch Schmiedeprobleme am Deckel und am Boden des Reaktorbehälters im Flamanville bestehen, müssten die neuen Probleme eigentlich zur Aufgabe des Projektes führen, dessen Kosten der Rechnungshof nun mit mehr als 19 Milliarden Euro beziffert, statt der 3,3 Milliarden, die zunächst angegeben wurden. Bei der ASN, also der Atomsicherheitsbehörde, herrscht aber wie bei der EDF bisher Schweigen. Für den Atomexperten Yves Maginac gibt jeder Tag ohne Dementi von Seiten der ASN und der EDF der Hypothese mehr Gewicht, dass es sich um einen generellen Fehler im Reaktor handelt, stellte eine Woche nach Bekanntwerden der gravierenden Probleme in Taishan fest. Aufklärung sei dringend notwendig, erklärt der Sprecher der Vereinigung Negawatt. Angesichts dieser Vorgänge erklärt sich auch, warum der französische Präsident Emmanuel Macron zwar gerade auf neue Atomkraftwerke gesetzt hat, aber statt den EPR nun mit Small Module Reactors, SMR auch abgekürzt, die vierte Generation ins Spiel gebracht hat, da die dritte offensichtlich gescheitert ist. Dahinter stehen, wie Macron selbst eingeräumt hat, aber auch starke militärische Interessen. Derweil nehmen die Warnungen vor einem winterlichen Blackout in Frankreich zu, da der altersschwache Atompark im Land bei einer Kältewelle nicht die geforderte Leistung erbringen kann. Zuletzt war es am 8. Januar dieses Jahres fast soweit. Thank you. Mit unserem letzten Artikel kommen wir von der Atomenergie zu anderen Spaltmaterialien, dem Impfen gegen Corona und wieder einem Artikel aus der aktuellen Konkret. Booster for Business. Über 5 Millionen Menschen sind Experten der Johns Hopkins Universität zufolge bis Anfang November weltweit am Coronavirus gestorben. Die tatsächliche Zahl liegt wohl deutlich höher, nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation um etwa 60%. In Ländern wie Deutschland dreht sich die Diskussion derzeit darum, wie die Impfverweigerer zum Impfen bewegt werden können, ab wann mit einer zusätzlichen Dosis aufgefrischt und ob der Impfstoff auch Minderjährigen verabreicht werden soll. In einigen osteuropäischen Ländern sind zwar ausreichend Impfstoffe vorhanden, doch liegt aufgrund großer Ablehnung in der Bevölkerung die Impfquote zwischen 24 in der Ukraine und 38% in Russland. In der Ukraine starben Anfang November täglich fast 800 Menschen an Corona. Ganz anders stellt sich die Situation in vielen ärmeren Ländern dar, besonders in Afrika. Der Statistik-Website Our World in Data zufolge haben in armen Ländern, also in solchen im untersten Viertel der Pro-Kopf-Einkommen, durchschnittlich nur 4% der Bevölkerung eine erste Impfdosis erhalten. In den reicheren Ländern wurden also bereits mehr Auffrischungsimpfungen verabreicht als in der Peripherie Erstimpfung. Das Problem besteht jedoch nicht im zu schnellen Verbrauch der Impfstoffe in den reichen Ländern, sondern darin, dass sie die meisten Impfdosen gehortet haben und die Umverteilung des Impfstoffes etwa im Rahmen der internationalen Initiative COVAX gescheitert ist. Laut einer Berechnung der Financial Times erhielten die reichen Länder bis Oktober pro Einwohner 16 Mal so viel Impfstoff wie die armen COVAX-Empfängerländer. Unterdessen befürchtet die Bundesregierung, Millionen Impfdosen bald schon vernichten zu müssen, weil für sie in Deutschland kein Bedarf besteht. Am 21. Oktober veröffentlichte die Organisation People's Vaccine Alliance, ein Zusammenschluss von über 70 NGOs, vor allem aus ärmeren Ländern, sowie internationalen Hilfsorganisationen wie Amnesty International, Brot für die Welt und Oxfam, einen Bericht mit dem Titel »Eine Dosis Realität – Wie reiche Länder und Pharmakonzerne ihre Impfstoffversprechen brechen«. Der Bericht kommt zu einem vernichtenden Urteil. Von den versprochenen 1,8 Milliarden Impfdosen seien bisher nur 14% an die COVAX-Empfängerländer geliefert worden. Nur 0,7% aller Impfdosen seien seit Beginn der Pandemie an arme Länder gegangen. Keiner der 4 großen Pharmakonzerne, die die wirksamsten Impfstoffe herstellen, also AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech, Pfizer und Moderna, hätte seine für das Jahr 2021 gemachten Zusagen für Lieferungen im Rahmen der COVAX-Initiative bisher auch nur zur Hälfte erfüllt. Die reichen Länder horten die Dosen und brechen ihre Versprechen, während diese Pharmakonzerne ihre Monopole ausnutzen, um Rekordprofite zu erzielen, kritisiert die Initiative. Das könne zu Hunderttausenden, wenn nicht Millionen vermeidbaren Toten führen. Am 31. Oktober bekräftigten die G20-Staaten in Rom erneut, dass sie dafür sorgen wollen, bis Mitte des kommenden Jahres 70% der Weltbevölkerung mit Impfstoff zu versorgen. Agnes Kalliamat, die Generalsekretärin von Amnesty International, hatte die G20 zuvor dazu aufgerufen, ihren Versprechen endlich Taten folgen zu lassen. Die Millionen Toten sind Ergebnis einer atemberaubenden Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leben und einer verstörenden moralischen Akzeptanz dafür, dass Profite vor Menschenleben stehen. Ein Hauptanliegen der People's Vaccine Alliance ist jedoch von den G20-Staaten erneut geblockt worden, die Aufhebung des Patentschutzes für die Impfstoffe. Schon im Oktober 2020 hatten Indien und Südafrika vorgeschlagen, den Patentschutz für die damals gerade entwickelten Impfstoffe aufzuheben. Immer mehr Länder unterstützen dieses Vorhaben, seit Mai 2021 sogar die US-Regierung. Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller, VFA, in Deutschland, also die Vertretung der Pharmaindustrie, lehnt es jedoch ab, ebenso die Bundesregierung. Am 6. Mai stimmte der Deutsche Bundestag auf Antrag der Linkspartei über eine Aufhebung des Patentschutzes ab. Sie wurde von SPD, CDU, AfD und FDP abgelehnt. Nur die Abgeordneten der Linken und der Grünen stimmten für den Antrag. Seitdem hat die Initiative weltweit an Unterstützung gewonnen. Es trifft zwar zu, dass wie Amnesty International in einem Aufruf zur Freigabe der Patente am 30. Oktober schrieb, die G20-Staaten in der Patentfrage gespalten sind, aber de facto sind es Deutschland und Großbritannien, die das Vorhaben blockieren. Regierungschefs aus Asien und Afrika, wie etwa der Präsident Südafrikas Cyril Ramaphosa, die verzweifelt mit ansehen müssen, dass auch in diesem Jahr ihre Bevölkerung kaum Zugang zu Impfstoff hat, sprechen von Impfapartheid, um Druck auf die reichen Länder auszuüben. Auch China unterstützt das Anliegen. Beim G20-Gipfel in Rom am 31. Oktober forderte der per Video zugeschaltete chinesische Präsident Xi Jinping die Freigabe der Patente. Die People's Vaccine Alliance ruft außerdem dazu auf, dezentrale Produktionsanlagen in ärmeren Ländern aufzubauen, damit die derzeit bestehenden Impfmonopole nicht zu einer künstlichen Verknappung führen. Sie kritisiert damit eines der zentralen Argumente gegen eine Freigabe der Patente. Die Impfstoffproduktion sei zu komplex, um sie in großem Maßstab weltweit zu erweitern. Der limitierende Faktor bei der Herstellung von Impfstoffen sind die Produktionskapazitäten und die hohen Qualitätsstandards, nicht die Patente, rechtfertigte etwa ein Sprecher der Bundesregierung im vergangenen Mai die Entscheidung gegen die Freigabe der Patente. Der Chef des VFA sagte damals dem ZDF, eine Freigabe der Patente werde sowieso nichts bringen. Pharmaindustrie mit einer hochwertigen Technologie. Das dauert einfach, bevor man wirklich etwas aufbauen und dann auch so eine schwierige biotechnologische Produktion von Impfstoffen hinkriegen kann. Die Pharmakonzerne argumentierten ähnlich. Der Moderna-Chef Stefan Banzel erklärte beispielsweise, der mRNA-Impfstoff sei so neuartig, dass Konkurrenten nicht in der Lage seien, kurzfristig Produktionskapazitäten zu seiner Herstellung aufzubauen. Man solle deshalb lieber die Firmen, die ihn entwickelt haben, dabei unterstützen, ihre Kapazitäten zu erweitern. Einige ärmere Länder widersprachen dem. Der indonesische Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin wies etwa darauf hin, dass Indonesien einer der größten Produzenten von Impfstoff in Asien sei. Würde die mRNA-Technologie mit indonesischen Produzenten geteilt, könnten diese 550 Millionen Impfdosen jährlich produzieren. Auch das 2020 von der WHO initiierte Programm CTEP, das die Lizenzierung und Weitergabe von patentierter Covid-Impfstofftechnologie an Produzenten in ärmeren Ländern fördern sollte, ist bereits am Widerstand der Konzerne gescheitert, wie Amnesty International in einem Ende September veröffentlichten Bericht kritisiert. Pfizer-BioNTech habe etwa jegliche Teilnahme an dem Programm verweigert und sich stark für den Schutz seines geistigen Eigentums eingesetzt. BioNTech-Produktionskapazitäten befänden sich nach wie vor nur in Europa. Fast alle produzierten Impfstoffdosen seien an reiche Länder geliefert worden. Zwar wolle die Firma mittlerweile auch in Afrika bitternötige Produktionskapazitäten aufbauen und plant mit EU-Finanzhilfen ein Werk in Ruanda, doch kann mit einem Produktionsbeginn frühestens im kommenden Jahr gerechnet werden. Die Firma hat dabei den afrikanischen Markt auch für andere mRNA-Impfstoffe, an denen sie gerade arbeitet, im Blick. Etwa gegen Tuberkulose und HIV. Die Schutzbehauptungen der Konzerne, es sei unmöglich, kurzfristig neue Produktionskapazitäten für mRNA-Impfstoffe in Schwellenländern aufzubauen, erfährt immer mehr Widerspruch. Am 22. Oktober veröffentlichte die New York Times einen Bericht, der auf Interviews mit Dutzenden von Managern und Wissenschaftlern von Pharma- und Biotechnologieunternehmen in Ländern wie Indonesien, Indien und Südafrika basiert, die sich in der Lage sehen, mRNA-Impfstoffe zu produzieren. Ein Manager der südafrikanischen Firma Aspen Pharmacare sagte etwa, seine Firma hätte innerhalb eines Jahres damit beginnen können, 500 Millionen Dosen Impfstoff jährlich herzustellen und auf dem afrikanischen Kontinent zu vermarkten. Insgesamt nannte die New York Times 10 starke Kandidaten in 6 Ländern auf 3 Kontinenten, die mRNA-Covid-Impfstoffe produzieren könnten. Zwar sei der Aufbau von mRNA-Produktionskapazitäten nicht trivial, aber möglich, wenn die Monopolisten dabei mitwirken würden. Die New York Times erinnerte auch daran, dass die westlichen Marktführer bereits während der AIDS-Krise vor über 20 Jahren argumentiert hätten, ihre HIV-Medikamente seien unmöglich zu Preisen zu produzieren, die sie für ärmere Länder erschwinglich machen würden, obwohl Unternehmen aus Indien, Brasilien, Thailand und Südafrika darauf bestanden, dass dies möglich sei. Firmen aus Indien mussten erst aufwendig eigene Versionen der Präparate entwickeln, damit heute in ärmeren Ländern günstige Generika der HIV-Medikamente hergestellt werden können. Es geht natürlich um den Schutz gewaltiger Profite. Laut New York Times haben die mRNA-Impfstoffe den wenigen Konzernen, die sie entwickelt haben, in einem Jahr so viel Gewinn beschert wie kein anderes Pharmazieprodukt in der Geschichte. Insgesamt etwa 53 Milliarden US-Dollar. Noch wichtiger dürften in den Kalkulationen der Konzerne die Profite sein, die mit dem Covid-Vakzin, aber auch mit anderen mRNA-Impfstoffen in Zukunft erzielt werden können. Die New York Times zitiert einen Experten des US-amerikanischen Thinktanks Public Citizens, dem zufolge die Konzerne nicht nur ihre Kontrolle der mRNA-Technologie schützen wollen, sondern auch ihren Konkurrenzvorteil in der Produktion. Je länger Pfizer und Moderna eine proprietäre Kontrolle über die Produktionstechnologie haben, desto größer wird ihr Konkurrenzvorsprung auch bei zukünftigen Impfstoffen gegen Krebs oder andere Krankheiten sein. Die Weigerung der Konzerne, anderen Unternehmen etwa in Afrika zu ermöglichen, mit Lizenzen Impfstoffe zu produzieren, und der von der EU unterstützte, unbedingte Wille, die Produktionskapazitäten selbst zu kontrollieren, dient also dazu, sich auch in Zukunft die Vormarktstellung bei der Vermarktung von mRNA-Impfungen zu sichern. Dass Pharmakonzerne ein internationales Schutzrecht für geistiges Eigentum durchgesetzt haben, das eine Reihe von meist in reichen westlichen Ländern angesiedelten Medikamentenentwicklern Milliarden Profite sichert, während für weite Teile der Welt lebenswichtige Medikamente unerschwinglich sind, ist nicht neu. Doch die Pandemie führt deutlich vor Augen, wie zynisch dieses System ist. Der deutsche Staat und damit auch die EU ist heute vielleicht der international wichtigste Gegner einer Patentfreigabe. Er schützt das Interesse seines Konzerns BioNTech. In der deutschen Presse wird kaum über die Freigabe der Patente diskutiert, denn das Geschäft ist für Deutschland einfach zu wichtig. BioNTech rechnet allein in diesem Jahr mit Einnahmen von 15,9 Milliarden Euro, was 0,5% des deutschen Bruttoinlandprodukts entspricht. Die zukünftigen Profitmöglichkeiten bei mRNA-Impfstoffen sind noch nicht abzusehen. Abschließend wollen wir euch noch auf den 18.12.2021, den Internationalen Tag der Migrantinnen, hinweisen. Es wird einen internationalen Aktionstag geben, und auch mit einer Demonstration in Berlin und hoffentlich auch Aktionen in eurer Nähe für Bewegungsfreiheit und gegen die Abschottung der Festung Europa. Alles Weitere findet ihr online unter abolishfrontex.org. Und alles Weitere zu dieser Sendung findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschö.